O, die ihr glaubt, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt, sondern fürchtet Allah, auf dass es euch wohl ergehen möge. Jeder verbotene Erwerb von irgendeiner Art Rizq, hier vor allem Zins, eine große Sünde, angesprochen, die schwächt den Iman. Solch ein Körper, der von solch einem Verwehrten und Verbotenem aufgebaut wird, ja, dessen Dua wird nicht akzeptiert. Und hier wird das eingebracht, weil die Muslime ja bei der Schlacht von Uhud zur Beute gegangen waren, um die Beute einzusammeln. Und diese Liebe zum Besitz war also immer noch da. Ja, und deswegen wird das hier eingebracht. Wie eine Mutter ihr Kind ermahnt, das siehst du nicht, deswegen ist dir das und das passiert. Mach das nicht nochmal. Ja, die Schwäche muss bekämpft werden. Und hütet euch vor dem Höllenfeuer, das für die Ungläubigen bereitet ist. Und gehorcht Allah und dem Gesandten, auf das ihr Erbarmen finden möget. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Jetzt, also سارعوا, beeilt euch, nicht stolpernd, langsam, schwerfällig, nachlässig, ja, sondern was braucht man, um schnell zu laufen? Jemand, natürlich Kraft. Und vor allem muss man auch unnötige Lasten weglegen. Ja, man hat, ein schneller Läufer läuft nicht mit Lasten auf seinem Rücken rum. Deswegen, wie sind die Gottesfürchtigen? Das sind die, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen. Und Allah liebt die Gutestuenden. Also sie geben aus, und zwar nicht nur dann, wann es leicht fällt, also in guten Zeiten, sondern auch im Leid geben sie aus. Was tun sie noch? Sie halten den Grimm zurück, so dass man ihn nicht mehr nach außen sieht. Zurückhalten bedeutet, dass er nicht mehr nach außen wahrnehmbar ist. Und nicht nur, dass sie den Grimm zurückhalten, sondern noch einen Schritt weiter, sie vergeben und verzeihen auch. Ja, weg damit! Denn all das sind diese Lasten, die wir eben angesprochen haben. Trauer, Sorgen, beleidigt sein, Zorn auf jemanden, weg mit alledem. Ja, sonst kann man nicht laufen zum Paradies und zur Vergebung von Allah. Egal, was rechts und links passiert, ja, konzentriert laufen. Und wenn man dann angekommen ist, dann kann man erst ausatmen. So sind die, die Muhsinin sind, die Gutes Tuende sind. Wie sind diese Muhsinin noch? Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Und wer sollte die Sünden vergeben, außer Allah? Und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, wo sie doch wissen. Ja? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Fahisha ist, ja, also die Haya, die Schamhaftigkeit, ist die, die den Gläubigen von schlechtem, schamlosen, frechem Benehmen zurückhält. Benehmen, Handeln und Sprechen zurückhält. Wenn aber den Gläubigen mal was passiert, Fahisha, nämlich Schamlosigkeit, ja, das Abscheulichkeit, schamloses Gerede, schamloses Handeln, wenn sowas mal passiert. Und hier, ja, passieren kann das und passieren wird das sogar. Aber was ist der richtige Umgang damit? Wenn so etwas passiert, was machen sie? Sie gedenken Allahs. Und was machen sie noch? Sie bitten Allah um Vergebung. Nicht an die Vergehen anderer denken in solch einem Moment. Nicht daran denken, ja, der und der hat mich dazu gebracht. Oder wegen diesen Umständen bin ich dazu gekommen. Nein, Allah um Vergebung bitten. Was habe ich getan? Was sind meine Sünden? Ja, denn meistens ist es ja leider auch oft so, dass wir vielleicht auch etwas erleben wegen dem, was wir vorausgeschickt haben. Und dann sind auch wir wieder der eigentliche Grund, die eigentliche Baustelle, wo wir arbeiten müssen. Ja, was ist das für eine Religion? Was für ein Dien ist das, der uns so viele Mittel anbietet, um alles rechtens und gut zu machen? Ja, jemand tut dir etwas und wir sollen aber trotzdem Menschen sein, die erstmal daran denken, was habe ich eigentlich alles schon getan? Ja, wie es in dieser schönen Aussage auch heißt, man lazima al-istighfara ja'alahu Allahu lahu min kulli hammin makhraja, ja'alahu Allahu lahu min kulli hammin makhraja. Dass wer sich die Bitte um Vergebung verpflichtend macht, also das immer macht und oft macht, Allah wird ihn aus jeder Sorge einen Ausweg schaffen. Ja, das wird bestätigt durch diese Aussage im Koran, durch die Ayah, man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja, wer taqwa vor Allah hat, Allah wird ihn einen Ausweg schaffen. Ja, das zeigt uns also auch, dass das Zugeben, das Einsehen, ja, das sind alles Qualitäten von denen, die Allah als die Gutestuenden beschreibt. Der Lohn jener ist Vergebung von ihrem Herrn und Gärten, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln. Schon vor euch sind Gesetzmäßigkeiten ergangen. So reist doch auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. Ja, sind schon viele, viele Zivilisationen vor uns dahin gegangen. Ja, wir sind nicht die erste Zivilisation, die es gemeistert hat, auf dieser Erde zu leben. Ja, schaut umher, schaut euch die Überbleibsel, das Erbe von diesen ja schon vergangenen Völkern an. Denkt an Pharaon, das Volk der Ägypter, die Thamud, die Ad. Ja, nur das sind nur ein paar jetzt, die im Koran alleine vorkommen. Und schaut nun nicht nur deren Bauwerke an, sondern schaut daran die Tatsache, dass solch starke und solch etablierten Gemeinschaften, dass obwohl sie so etabliert und so modern und so zeitgemäß ihrer Zeit nach gewesen waren, dass trotzdem wegen ihrer Übertretung, wegen ihrer Ungerechtigkeit sie Allah nicht hat verweilen lassen auf dieser Erde. Ja, sondern wie ist dann also Erfolg garantiert auf dieser Erde? Was will Allah aus uns machen für Menschen? Diejenigen, die Istighfar und Tauba machen, die Allah um Vergebung bitten und Reue zeigen. Dies ist eine klare Darlegung für die Menschen und eine Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Also für die Menschen ist eine klare Darlegung, für die Gottesfürchtigen ist dieselben Verse sind eine Rechtleitung und eine Ermahnung. Mu'idha. Mu'idha ist eine Ermahnung, welche das Herz berührt. Ja? Denn wenn Taqwa da ist, dann ist das Herz weich. Dann ist das aufnahmefähig. Und wenn es weich ist, dann geht die Lehre, die Ermahnung, dann geht sie tief rein. Und wenn sie tief reingeht, dann hat sie auch eine Wirkung. Ja, deswegen ist da dieselbe Darlegung ist für die andere eine klare Darlegung, für die Menschen allgemein, aber für die Gottesfürchtigen hat sie eine besondere Wirkung. Rechtleitung und Ermahnung. Und werdet nicht schwach, noch seid traurig, wo ihr doch die Oberhand haben werdet, wenn ihr gläubig seid. Ja, mal kommt im Leben Badr und man hat einen Sieg, mal kommt Uhud und man hat eine Art Niederlage, mal geht's vor und mal geht's zurück. Und warum ist das? Warum ist, wenn wir Uhud analysieren, warum ist es zu einem Rückschlag gekommen? 70 waren Shahid, in jedem Haus mehr oder weniger war eine Trauer eingetreten. Das ganze Selbstbewusstsein von Badr, von der gewonnenen Schlacht, war nicht mehr so vorhanden. Und das war auch gut so. Denn das Selbstbewusstsein, ja, dieses Verlassen auf einen selber, das sollte der Gläubige sowieso nicht haben. Das Bewusstsein, ja, wir nennen das Gottesbewusstsein, der Tawakkul, das Vertrauen, sollte vor allem auf Allah sein. Ja, und da waren noch in Uhud, was waren noch die Gründe? Es waren noch Schwächen in euch. Und durch Uhud sind sie euch bewusst geworden. Und das ist gut für den Menschen. Es ist gut für uns, wenn unsere Schwächen uns bewusst werden. Aber wie soll man sich jetzt danach benehmen? Soll man jetzt trauern? Soll man pessimistisch bleiben? Soll man schwächeln? Soll man gar nicht mehr wieder aufblicken und nach vorne schauen? Nein, was passiert ist, ist vorbei. Jetzt seid nicht schwach, trauert nicht, die Zeiten ändern sich wieder. Wenn euch eine Wunde zugefügt worden ist, so ist dem ungläubigen Volk schon eine gleiche Wunde zugefügt worden. Und diese Tage des Kriegsglücks lassen wir unter den Menschen wechseln, damit Allah diejenigen, die Glauben kennt, und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ja, diese Tage des Auf und Abs, des Kriegsglücks, des Sieges und der Niederlage, das ist in Allahs Hand. Wir lassen es unter den Menschen wechseln. Und warum macht er das? Damit Allah diejenigen kennt, die glauben, damit er sie erkennt. Natürlich weiß Allah über die, die gläubig sind, schon Bescheid. Aber er schafft die Umstände, wo das eine von anderem sich trennt. Und die Beweise, die Zeugen hervorkommen durch diese Umstände. Ja, nach der Schlacht von Uhud kam irgendwann dann auch die Eroberung und die Eröffnung von Mekka. Ja, das kommt und das geht. Also statt einander zu beschuldigen oder statt einander zu erniedrigen, was soll jeder machen? Jeder schaut auf seinen eigenen Fehler. Und was danach? Danach weitermachen. All dies ist eine Prüfung, um den wahren Iman zu unterscheiden von den anderen, von den Schwächen und euch, von euch Blutzeugen zu nehmen. Ja? Und damit Allah diejenigen, die glauben, herausstellt und die Ungläubigen dahinschwinden lässt. Oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch ehe Allah diejenigen von euch kennt, die unter euch sich für seine Sache abmühen und die Standhaften kennt? Ja, wenn es die Schwierigkeiten nicht gibt, dann wie sollen die erkannt werden und wie sollen die sich beweisen, die sich abmühen, die bereit sind, standhaft zu sein? Und ihr habt euch ja wiederholt den Tod gewünscht, bevor ihr ihm begegnet seid. Nun habt ihr ihn mit eigenen Augen geschaut. Ja, vor der Schlacht von Uhud wolltet ihr doch Schahid werden. Ihr wünschtet euch diese Begegnung. Aber auf dem Feld ankommen und sehen, ja, dann wer bleibt und dann wer geht zurück, das wird dann dort entschieden. Ja, vorher, ja, das ist wie wir im Klassenzimmer zu sitzen und große Reden zu schwingen. Ja, das ist einfach. Aber dann im Feld, am Ort, vor Ort, diese Sache zu beweisen, die man sich vorher gewünscht hat, das ist nochmal etwas ganz anderes. Und Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ist doch nur ein Gesandter, von dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen. Aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Ja, bei der Schlacht von Uhud ging das Gerücht um nach einer Zeit, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, Shahid geworden sei. Als dieses Gerücht umging, verloren, das hatte natürlich eine Wirkung auf die Kämpfer vor Ort, auf die Soldaten. Und zwar verloren sie jede Kraft, viele von ihnen. Und sie sagten sich Dinge wie, oder dachten sich Dinge, was soll das jetzt nützen und wofür kämpfen wir jetzt, wenn der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, schon von uns gegangen ist. Und hier wird gesagt, ja, und während der Schlacht wurde dann natürlich irgendwann klar, dass er doch noch am Leben war. Aber hier wird gesagt, dass nein, ihr kämpft nicht für den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, sondern hier geht es um Allahs Sache. Für die der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, auch kämpft. Ja, das ist so, wenn natürlich aus der Mitte der Führer oder Leiter rausgenommen wird, dann ist das natürlich eine große, große Prüfung. Wer wird für Allahs Willen immer noch standhaft und fest bleiben und wer wird mit dem Gehen des Propheten sallallahu alaihi wasallam alles aufgeben? Das war natürlich eine große Prüfung und deswegen wird hier nochmal gesagt, dass nein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nur ein Gesandter, vor dem schon andere Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen. Ja, diese Umkehrung schadet nur uns selbst. Aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Keiner Seele ist es möglich zu sterben, außer mit Allahs Erlaubnis. Und nach einer befristeten Vorbestimmung, wer die Belohnung des Diesseits will, dem geben wir etwas von ihm. Und wer die Belohnung des Jenseits will, dem geben wir etwas von ihm. Und wir werden es den Dankbaren vergelten. Ja, wie ihr seht auch, wie oft das gesagt wird, dass dankbar sein, dass Allah das sieht und vergelten wird. Ja, das ist also Dankbarkeit ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir uns alle aneignen müssen. Die Munafiqin, die Heuchler, die ja zurück nach Medina gegangen waren, die sagten, nachdem sie hörten von dieser Niederlage, das seht ihr, wenn ihr Muslime, oder sie sagten, wenn ihr nicht in den Kampf gezogen wärt, ja, also mit anderen Worten auf uns gehört hättet, dann wären nicht so viele gestorben. Ja, aber hier wird gesagt, nein, ist alles mit Allahs Erlaubnis. Jeder kriegt, wofür er arbeitet am Ende. Die Belohnung wird gemäß der Ausrichtung, der Absicht sein. Ja, wer dafür das Diesseits arbeitet, kriegt vom Diesseits. Wer für das Jenseits arbeitet, kriegt davon einen Teil der Belohnung. Und sterben tut keiner, außer mit der Erlaubnis Allahs. Und zwar nach einer vorbestimmten Frist. Und das war der Zeitpunkt für diese Menschen. Und auch wenn sie nicht in den Kampf gezogen wären, wären sie trotzdem ihrem Tod begegnet. Und wie vielen Propheten zusammen kämpften und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften zahlreicher Bekenner des Herrn. Doch sie gaben nicht auf, ob dessen, was sie auf Allahs Weg traf, noch wurden sie schwach, noch unterwarfen sie sich. Und Allah liebt die Standhaften. Allah möge uns zu den Standhaften gehören lassen. Ja, also Allah erwähnt hier als Beispiel diejenigen, die mit den früheren Propheten unterstützten und kämpften und durchhielten und die wegen Härten auf dem Weg nicht schwach wurden. Ja, und was war ihre Dua von diesen früheren? Ihre Dua wird hier noch uns aufgeführt als Beispiel. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ihre Worte waren nichts anderes, als dass sie sagten, unser Herr, vergib uns unsere Sünden und die Maßlosigkeit in unserer Angelegenheit. Festige unsere Füße und hilf uns gegen das ungläubige Volk. Ja, festige unseren Stand und hilf uns gegen das ungläubige Volk. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Ja, und diese Dua sollte jeder Gläubige im Allgemeinen machen und besonders derjenige, der auf Allahs Weg in Allahs Namen auszieht. Ja, das verzeihe unsere Fehler. Denn manchmal ist das so, dass auf Allahs Weg solche Vergehen passieren, dass man sich so schlecht und so unwürdig fühlt, dass man gar nicht mehr weitermachen will. Und auch das ist nicht gut. Ja, das war, als die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Uhud ihre Stellung verließen, manche von ihnen, dann sagten sie auch nicht, dass okay, ab jetzt lasst uns zu Hause, wir machen gar nichts mehr mit. Ja, wir machen lieber gar nicht mehr mit. Nein, sondern das Richtige ist, Allah vergib uns, Allah festige uns und weitermachen. Ja, denn wenn dies der Maßstab wäre, dass nur noch die Fehlerlosen für Allah etwas tun, dann würde keiner mehr etwas für Allah tun können. Ja, das heißt nicht, dass man leichtfertig mit Allahs Arbeit umgeht. Die Fehler sind groß, die Fehler müssen bereut werden, sie müssen bereinigt werden. Aber trotzdem muss man auch weitermachen. Da gab Allah ihnen die Belohnung des Diesseits und die schöne Belohnung des Jenseits. Und Allah liebt die Gutestuenden. Ja, schon wieder die Gutestuenden erwähnt. Ja, und Belohnung im Diesseits? Sieg, Beute, Erwerb von Gütern. Das ist alles auch Segen von Allah. Aber die Belohnung des Jenseits ist noch besser. O, die ihr glaubt, wenn ihr denen, die ungläubig sind, gehorcht, lassen sie euch auf den Fersen kehrt machen. Und dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Ja, denn wenn auf einem solchen Weg Härten entstehen und Hindernisse überwunden werden müssen, dann kommen die Beobachter meistens und fangen an, einen zu demotivieren. Und demotivieren einen noch mehr. Ja, was hat das genützt? Was hat dein Iman genützt? Was hat es genützt, dass du so geopfert hast? Was hat es dir gebracht? Ja, denn eigentlich wollen sie euch nicht für diese Sache arbeiten lassen. Das heißt, aufmerksam sein auf diesem Weg. Denn Feinde sind viele. Das eigene Nafs, die eigene Ego und Triebe sind auch schon dein Feind. Ja, das lass jetzt. Warum sollst du jetzt aufstehen? Warum sollst du dich jetzt abmühen? Guck mal, rechts, links arbeitet keiner für diese Sache. Warum sollst du dich bemühen, zu lernen, weiterzugeben oder was auch immer, in welchem Forum auch irgendeiner von uns arbeiten mag oder etwas durchstehen mag oder etwas aushalten mag. Ja, das kann sehr, sehr verschieden sein auf Allahs Weg, was jeder von uns leistet. Und dann kommen die äußeren Feinde noch. Shaitan macht Einflüsterungen, demotiviert, lässt schwächeln. Und auch die angeblichen Beobachter, die sowieso nicht zufrieden sind, dass man auf diesem Weg wandelt. Ja, warum? Was hast du davon? Warum machst du so viel? Übertreib nicht. Das ist doch übertrieben, das ist zu viel. Nach welchem Maßstab urteilen sie denn? Ja, deswegen, Allah macht uns aufmerksam, dass... Passt auf, es gibt da jemanden, die ungläubig sind. Wenn ihr ihnen gehorcht, lassen sie euch auf den Fersen kehrt machen. Und dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Nein, vielmehr ist Allah euer Schutzherr und er ist der beste Helfer. Wir werden in die Herzen derjenigen, die ungläubig sind, Schrecken einjagen. Dafür, dass sie Allah andere Götter beigesellt haben, wozu er keine Ermächtigung offenbart hat. Ihr Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein, ein schlimmer Aufenthaltsort für die Ungerechten. Allah hat ja sein Versprechen euch gegenüber gehalten, als ihr sie mit seiner Erlaubnis vernichtetet, bis dass ihr den Mut verlort und über die Angelegenheit miteinander strittet und euch widersetztet, nachdem er euch gezeigt hatte, was euch lieb ist. Unter euch gibt es manche, die das Diesseits wollen, und unter euch gibt es aber auch manche, die das Jenseits wollen. Hierauf wandte er euch von ihnen ab, um euch zu prüfen. Nun hat er euch wahrlich schon verziehen, denn Allah ist voller Huld gegen die Gläubigen. Bei Uhud waren die Gläubigen anfangs am Siegen. Am Anfang habt ihr gesiegt. Aber dann, was ist dann passiert? Als ihr den Mut verlort und miteinander strittet, wegen dem, was ihr liebt, nämlich als ihr die Beute sahen und die Feinde schon abgezogen waren eigentlich, um dann aber zurückzudrehen und von der anderen Seite anzugreifen, und ihr dachtet, die Beute liegt da und ja, wir haben schon gesiegt, und ihr widersetztet euch dem Befehl des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, weil er hatte nämlich den klaren Befehl gegeben, verlasst nicht diese eure Stellung. Ja, und ihr strittet miteinander, das komm, lass uns die Stellung verlassen. Andere sagt, nein, wir müssen hier auf jeden Fall bleiben. Und was ist aus all dem passiert? Und dann hat nämlich das Blatt sich gewendet und ihr musstet diesen Rückschlag erleiden. Ja, heute ist auch oft leider so, dass wo man attraktive Angebote sieht, dann lässt man die Arbeit, die vielleicht weniger im Verdienst die einbringt, aber vielleicht bei Allah angesehener ist und wertvoller ist. Ja, weil letztendlich... Alle gemeinschaftlichen Arbeiten, Institute, Schulen, wie auch immer, alles kann nur laufen mit Leuten, die auch Qualifikationen mit sich bringen. Und diese selben Leute sind nun mal auf dem Markt auch gefragt. Ja, und wenn diese jetzt nur nach dem gehen, wo sie mehr zu erwerben haben und nicht nach dem gehen, was Allah wohl lieber und wohlgefälliger ist, dann kann eine wirkliche Leistung auf Allahs Weg nicht wirklich erbracht werden. Ja, das heißt also nochmal, wo kommt die Niederlage her? Durch die Schwäche, das Mutverlieren, die Streitigkeiten, keine Zusammenarbeit leisten zu können und sich dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu widersetzen. Dieser Weg birgt Niederlage in sich. Und dann spricht Allah hier die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Von euch waren manche, die das diesseits wollten, die Beute ist damit angesprochen, und von euch manche, die das jenseits wollten. Und dann hat Allah euch abgewendet von ihnen, das war auch Prüfung. Und trotz all diesem, und das Allahs Barmherzigkeit mit den Gläubigen, trotz all diesem, walaqad afa ankum, aber Allah hat euch nach all diesem verziehen. Denn Iman ist ja da. Ja, das heißt, Fehler sind da, Schwächen sind da, aber Iman ist auch da. Reue ist auch da und Allah vergibt. Das ist Allahs Barmherzigkeit. Als ihr fortlieft und euch nach niemanden umdrehtet, während der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, euch von hinten her rief, da belohnte er euch mit Kummer für den Kummer des Propheten. Und die eigentliche Übersetzung ist nur eigentlich, da belohnte er euch mit Kummer für den Kummer, damit ihr weder traurig wäret über das, was euch entgangen war, noch über das, was euch getroffen hatte. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Ja, denn die Armee breitete sich dann aus, also floh auseinander, wegen diesem plötzlichen Überraschungsangriff von der feindlichen Armee. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, rief die Menschen zurück, dass hierher, kommt hierhin zurück, verteidigt. Doch sie liefen. Ja, die Panik war so groß, dass die meisten einfach davonliefen oder alle Richtungen davonliefen. Und deswegen, was passierte? Allah belohnte sie mit Kummer für diesen Kummer. Das heißt also eigentlich, wer sich der Sunna, den Befehlen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, widersetzt, wozu führt das dann? Nicht zu Freude, zu Kummer. Und was hilft dann, was uns an Unglück oder an Schicksalsschlägen manchmal trifft, dann ist das also unter anderem wegen unseren Handlungen. Dann sandte er nach dem Kummer Sicherheit auf euch herab, Schläfrigkeit, die einen Teil von euch überkam, während ein anderer Teil um sich selbst besorgt war, indem sie von Allah in Gedanken der Unwissenheit dachte, was dem Wahren nicht entspricht. Ja, das ist, wenn ein Unglück kommt, dann manche kehren sich noch mehr zu Allah. Ja, und auf manche hat Allah dieses Gefühl der Sicherheit, diese Schläfrigkeit, dieses Gefühl der so ein friedliches Gefühl herabgesandt, und die anderen hat Allah ihren eigenen Sorgen überlassen. Ja, weil wenn ein Unglück trifft, herabkommt, wie gesagt, manche kehren sich noch mehr zu Allah zurück und andere werden von Zweifel ergriffen und fallen den Einflüsterungen zum Opfer. Ja, und so passiert das mit jedem. Und so war es auch mit den Gefährten, radiallahu anhum. Ja, und das heißt also, auch auf dem richtigen Weg passiert sowas noch. Ja, und man muss sich also, egal wo man wandelt, selbst wenn du auf dem richtigen Weg wandelst, immer wieder zu Allah zurückkehren. Sie sagten, haben wir denn irgendetwas in der Angelegenheit zu entscheiden gehabt? Sag, die Angelegenheit ist ganz und gar in Allahs Entscheidung. Sie halten in ihrem Innersten verborgen, was sie dir nicht offenlegen. Sie sagen, wenn wir etwas von der Angelegenheit zu entscheiden hätten, würden wir hier nicht getötet. Sag, wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie als Gefallene liegen sollten, damit Allah prüfe, was in euren Brüsten und herausstellt, was in euren Brüsten ist und herausstellt, was in euren Herzen ist. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Ja, also weiß die Gedanken im Herzen, diese Zweifel, das wären wir doch in der Stadt geblieben und hätten die Stadt verteidigt, wären wir nicht hier rausgekommen, dann hätte uns das nicht getroffen, was uns getroffen hat. Allah sagt, nein, was euch treffen sollte, hat euch getroffen. Was geschrieben war, ist eingetreten. Und warum passiert das alles, diese Umstände, warum schickt Allah die auf die Gläubigen? Damit das rauskommt, damit das sich herausstellt, was in den Herzen ist. Ja, und dieses, was in den Herzen hier angesprochen wird, das hätte man doch auf uns gehört. Ja, dieser Anspruch auch ein wenig an diese Führungsrolle. Ja, hätte man auf uns gehört, dann wäre alles anders geworden. Ja, und das werden wir, inshallah, möge uns Möglichkeiten noch geben, im Detail auch lernen, dass Abdullah bin Ubay, der ja vorher schon zurückgegangen war, der Führer der Munafiqin, das war auch genau derjenige, der, bevor der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, nach Medina gekommen war, war dieser Abdullah bin Ubay derjenige, der schon fast, also es war schon drauf und dran, dass er gekrönt werden sollte als Herrscher über Medina. Ja, und dieser Führungsanspruch, ja, und diese, seine Gefolgschaft, die ja natürlich jetzt mit ihm zurückgegangen war, aber das war schon ein Thema in Medina. Da werden wir, inshallah, Allah möge uns Möglichkeit geben, in einem anderen, längeren Kurs, hier ist nicht der Platz dafür, darauf noch einzugehen. Gewiss, diejenigen von euch, die sich an dem Tag, da die beiden Heere aufeinander trafen, abkehrten, ließ nur der Satan straucheln durch etwas von dem, was sie begangen hatten. Aber wahrlich, nun hat Allah ihnen verziehen, Allah ist allvergebend und nachsichtig. Ja, und diese Qualitäten sollten wir uns auch aneignen. Allah liebt auch diejenigen, die nachsichtig und vergebend sind mit anderen. Ja, dass wenn Allah unsere großen, unermesslichen Schwächen so großzügig vergibt, dann erwartet oder dann sollten auch wir uns nach diesem Ideal formen, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auch nach diesem Vergehen der Gefährten sie wieder mit offenen Armen wieder aufgenommen hat und verziehen hat. Ja, dass diese 300, nämlich die unter die Führung von Abdullah bin Ubay, die als Munafiqin dann auch, Allah sie auch als Munafiqin bezeichnet, mehr oder weniger, die an jenem Tag zurückgegangen war, als sie dann erfuhren, Rückschlag ist eingetreten, dann redeten sie natürlich viel. Seht ihr, wenn ihr auf uns gehört hättet, dann dies und dann das. Ja, und Allah sagt ihnen, nein, sie strauchelten wegen etwas, was sie begangen hatten, aber jetzt hat Allah ihnen verziehen und jetzt macht weiter. Ja, also das soll keinen Grund geben, nach der Niederlage liegen zu bleiben, sondern nein, es wird abgestreift, es wird aufrichtig bereut und wie gesagt, die Arbeit darf nicht liegen bleiben.